Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der DVRK gab am 30. August den Erlass Nummer 1292 ab. Demnach wurde Kim Yang-gon und weiteren 10 Personen für die Hingabe für die Wiedervereinigung des Vaterlandes der Preis für die Vereinigung des Vaterlandes verliehen.